Das Universum, wie alles für sich besteht und noch wieder ein Teil und Glied eines größeren Ganzens ist, das sich wieder in ein noch größeres verliert und so fort, ist ein Gedanke, auf den der Mensch stolz sein darf. Friedrich Hebbel.